Womöglich ist ihre Schwester überhaupt schon längst hin und verbuddelt. Ist jetzt die ganze Welt mit ihr nah verwandt? Oder umgekehrt alles, was nah war, plötzlich fremd oder tot? Als Kind hatte sie immer den Vater gefragt, wenn sie mit sich selbst uneinig war. Und auch später, nach dem Tod ihres Vaters, stellte sie sich, wenn sie nicht wusste, was tun, vor, was er ihr in der oder jener Situation geraten hätte. Aber wenn ihr Vater gar nicht ihr Vater war, wer sollte ihr raten? Als sie ihren Mann eben gefragt hatte, ob sie ihre Schwester anrufen solle, hatte der nur zur Antwort gegeben, das musst du allein entscheiden. Jetzt, mit einem Leben Verspätung, ist sie allein. Wohin soll sie gehen, um den Ort wiederzufinden, an dem sie in Wahrheit geboren wurde? Etwa ins Riesengebirge? Erst eine Woche, bevor sie in den schwarzen Fluss stiegen, aus dem er wenig später triefend und frierend wieder hinausstieg, sein Freund aber nicht, hatten sie begonnen, ihre Lage zu überdenken. Es standen ihnen in ihrem Studium Prüfungen bevor, die weder er noch sein Freund bestehen würden, so viel war klar. Aus verschiedenen Gründen hatten sie die Zeit, in der sie für die Prüfungen hätten lernen müssen, mit anderen Dingen vertan. Sein Freund hatte sich um den Studentenfasching gekümmert, hatte Ortsbegehungen vorgenommen und zahlreiche Briefe geschrieben, bis am Ende das Naturkundemuseum einwilligte, mehrere Säle für das Fest zur Verfügung zu stellen. Als Teufel und Schweine, Schulmädchen, Römer und Nixen waren die Studenten nach Anbruch der Schließzeit in das palastähnliche Gebäude eingefallen, hatten auf den Vitrinen das kalte Buffet aufgebaut, dann die ganze Nacht hindurch zwischen Saurierskeletten und ausgestopften Gorillas getanzt, einige hatten versucht, den Alkohol aus den Sammlungen mit Wasser verdünnt zu trinken, andere waren in die größeren Dioramen eingestiegen und hatten zwischen Füchsen und Elchen lebende Bilder des Schlafs und der Liebe abgegeben. Über der Organisation dieses unglaublichen Festes, auf dem Ehen gestiftet und Kinder gezeugt worden waren, war seinem Freund jeder Gedanke an Statik oder Bauphysik abhanden gekommen. Er selbst dagegen war einige Wochen zuvor bei einem seiner Streifzüge durch die Ruinen von Berlin auf eine Katakombe aus dem letzten Jahrhundert gestoßen, in deren Gewölben sich biedermeierliche Tote mit Kleidern und Kopfbedeckungen vollständig erhalten hatten. In ihren Särgen hatten sie den Krieg und alle anderen, frischeren Tode überdauert, waren zwar faltig, aber samt Zehennägeln und Zylindern gut zu erkennen. Er hatte seine heutige Frau, damals seine Verlobte, gefragt, ob sie nicht Lust habe, sich einen dieser Toten sozusagen als stummen Diener in den Flur zu stellen. Aber seine Verlobte hatte die ganze Geschichte für eine Erfindung und den Vorschlag mit dem stummen Diener für einen Scherz gehalten, noch dazu für einen schlechten und deshalb nicht einmal darüber gelacht. Viele Stunden hatte er dann in dieser Gruft verbracht und die Toten gezeichnet, natürlich ohne den geringsten Gedanken an die physikalischen Grundlagen des Stehenbleibens, zum Beispiel einer Ruine. »Wir müssen in den Westen«, hatte sein Freund dann eines Abends gesagt, als bis zur Prüfung nur noch eine Woche Zeit blieb, »und das Jahr dort wiederholen.« Oststudenten wurden bei Fortsetzung ihres Studiums im Westen um ein Jahr zurückgestuft, und das war genau das Jahr, das ihnen fehlte, wegen des Faschings und wegen der Toten. »Neu anfangen«, hatte sein Freund gesagt. »Hier sei keine Chance, denn hier liefen die Kaderakten und damit die Zeit ja immer weiter.« Dann hatten sie überlegt, wo die Flucht am leichtesten zu bewerkstelligen sei. Bei der grünen Grenze kannten weder er noch sein Freund sich aus. Ein Ballon hatten sie nicht, also entschieden sie sich für die Elbe. »Es sei noch so kalt«, hatte sein Freund gesagt, »dass kein Grenzposten im Ernst damit rechne, dass einer im Fluss schwimmen könne. Wir betrinken uns vorher, damit wir die Kälte nicht spüren, und dann machen wir rüber«, hatte sein Freund, der Sachse, gesagt. Weder er noch sein Freund hatten von ihren Frauen gesprochen. Obgleich es ihm heute unglaublich erscheint, würde er sagen, er habe damals seine Verlobte einfach vergessen. Eine Woche später hatten sie eine Rohrzange und 3 Flaschen Wein eingesteckt, waren mit ihren Fahrrädern in einen Zug gestiegen, 1,5 Stunden gefahren und dann von einer kleinen Bahnstation aus zu den Elbwiesen geradelt. Dort hatten sie sich im Finstern betrunken und waren am Vorabend der Prüfung in Statik und Bauphysik, so wie geplant, in den Fluss gestiegen um ein Jahr rückwärts zu schwimmen.